Bundeslandwirtschaftsministerin Ilse Aigner bemühte sich im Deutschlandfunk um Gelassenheit. Das ist nicht unerwartet, es ist ja schon angekündigt worden und wir werden das Vertragsverletzungsverfahren jetzt dazu Stellung nehmen und dementsprechend auch an Bayern dann die Aufforderung weiterleiten, dass die Daten veröffentlicht werden müssen. Das Vertragsverletzungsverfahren richtet sich gegen Deutschland, weil die EU-Kommission nur gegen nationale Regierungen vorgehen kann. EU-Landwirtschaftskommissarin Fischer-Bohl hatte bereits letzte Woche erklärt, die EU werde nicht zusehen, wenn mit Bayern sich ein Teil Deutschlands nicht ans europäische Recht halte. Es gehe um Steuergelder, da sei es sehr wichtig, dass die Leute wüssten, wohin die Gelder flössen. Die EU-Kommission könne gar nicht anders, als ein Vertragsverletzungsverfahren einzuleiten. Bundeslandwirtschaftsministerin Ilse Aigner hat sich in dem Streit um die Veröffentlichung der Subventionsempfänger nicht gerade als Kämpferin für mehr Transparenz profiliert. In allen anderen EU-Ländern waren die Angaben, wer wie viel aus dem gemeinsamen Agrarfonds erhält, bereits frei verfügbar, als die Listen der deutschen Subventionsempfänger im Mai ins Internet gestellt wurden, allerdings ohne Angaben aus Bayern, wo Aigners Partei, die CSU, regiert. Nach den veröffentlichten Daten erhielt Deutschland im letzten Jahr Agrarhilfen in Höhe von 4,87 Milliarden Euro, zuzüglich der unbekannten Zahlungen an Bayern. Davon profitierten auffällig viele Großunternehmen und Industriebetriebe. Die Bauern hätten als Empfänger nichts zu verbergen, findet die Bundeslandwirtschaftsministerin. Das sind Gegenleistungen für Leistungen, die die Bauern erbringen. Im Wesentlichen das, was wir von ihnen verlangen, also höhere Standards, die gegenüber anderen Drittländern auch bezahlt werden müssen, weil sonst der Verbraucher doch wieder zum billigeren Produkt greift. Und deshalb glaube ich, dass wir hier auch nochmal klarstellen müssen, das sind keine Geschenke an die Bauern, sondern das sind Gegenleistungen für von ihnen erbrachten Leistungen. Nun bleiben der Bundesregierung 4 Wochen, auf das Vertragsverletzungsverfahren der EU-Kommission zu reagieren. Gelingt es der Bundeslandwirtschaftsministerin nicht, Bayern davon zu überzeugen, die Daten der Subventionsempfänger ins Netz zu stellen, dann könnte die EU-Kommission am Ende Deutschland vor dem Europäischen Gerichtshof verklagen. Dem Gericht in Luxemburg ist das Thema nicht fremd. Das Verwaltungsgericht Wiesbaden hat den europäischen Richtern die Frage vorgelegt, ob die Veröffentlichung der Subventionsempfänger im Internet mit dem Datenschutz vereinbar sei.